1,4. Nachrichten. 14.40 Uhr. Die Vereinten Nationen schließen auch über eine Woche nach der Flutkatastrophe in Südasien nicht aus. Und davor Sean Paul zusammen mit Sasha, I'm still in love with you. Gleich 10 vor 3, Fritz Behier, jetzt mit Christina Aguilera und Miss Elliot Car Wash. 10.40 Uhr. Und das Wetter für Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen zur Stunde 6 bis 9 Grad, bis zum Abend stark bewölkt. 15 Uhr und 35 Minuten. Inforadio. Wirtschaft und Börse kompakt.